würden alles tun, um einer Freundin zu helfen, die hier angeblich vor 30 Jahren Urlaub gemacht hat. Und wir brauchen das Geld für Crystal Meth. Das ist pures Glas. Als hätte ich Sie darum gebeten, Crystal zu machen. Hey, Sie langweiliger alter Sack, wollen Sie ein bisschen Crystal kochen? Ist ein geiles Zeug, was du da gekocht hast. Metallrohr inhaliert, schießt es die Zombies für 2 Minuten in eine andere Welt. Die Augen zumachen und sich etwas ganz stark wünschen könnte, sodass es in Erfüllung geht. Kristalle, die sind 5 bis 8 Zentimeter lang. Ist hier die chemische Küche, wo der geile Stoff gekocht wird? Thank you. so dermaßen auf Crystal. Das Knistern hört sich an, als ob ein Kabel schmort. Wer hat denn an den Boxen rumgebohrt? Crystal Meth. Crystal Meth. Holen wir doch gleich ab. Holen wir doch. Werfen Sie pfundweise den vielen Drogensüchtigen zu. Kristall. Scharf, kann ich drücken durch meine Ader. Es fühlt sich an, als würde mich die Droge in der Nähe überschreiten. Du machst alles für die Drogen. Du stirbst auch für sie.